benutzt. Ey, deine Bitch wird frech und ich mach übers Internet Schluss. Ey, der Pimp-Slapper pusht Kilos, während du zu Hause Augenbrauen mit der Pinzette zupfst. Haufenweise Kilos, die ich gleich im Gym stemmen muss. Rapido, angespannte Lage, wie der Muskel meiner Oberarme ist. In der Loka-Phase, Bitch, und das zieht bei den Mädels so wie Pokerkarten-Tricks. Du wirst nur verschont, wenn du mir dein Schutzgeld in Monatsraten gibst. Ey, yo, ohne Psi jetzt. Ich fahr immer gut, Freiauto, denn versuch dich doch mal anzuschnallen bei so einem Beef. Stört die Ruhe meiner Nachbarn, wenn ich Texte schreibe, dauert's keine zwei Minuten. Und der Hurensohn von Wachmann steht vor der Tür. Sag mir, wer was fordert hier? Und der Pisser muss sich dann bedeckt halten, denn ich stimm seine Wohnung durch die Vordertür. Fetter Sound, trink durch die Monitorboxen. Seh ich dich auf YouTube, muss ich durch die Monitorboxen. Ey, yo, du willst mich testen, doch du hast keinen Plan. Diese Knarren sind vollautomatisch. Deine Crew wird getackelt, ich shoote sie an und zerballer Kopf vollautomatisch. Immer noch die Eins im Game und diese Pisser geraten in Panik. Ey, yo, das ist vollautomatisch. Die Glock auf dem Glastisch. Einsatz von mir und die Punks lassen das Rappen. Ich punch, lass in die Fresse aus Angst. Macht der jetzt Menschen, steh ich morgens auf, bring mir ne Bitch, nen Shake ans Himmelbett. Und stehst du morgens auf, machst du aus Angst vor Aids nen Pimmelcheck. Lücke, du bist ein Lutscher, denn du kannst gar nichts. Und wenn du mal was gezogen hast, dann ne Zugfahrkarte. Ey, deine Bitch war nie die Eins bei mir, obwohl sie mein Rap-Fan ist. Bei mir war die alte Nummer 7, so wie Jack Daniels. Vor mir die Cash-Bindels. Und bist du fresh, bringe wir mit so übelst heftigen Knüppeln auf dein Messschädel. Einmal vor Gericht auf der Anklagebank wurde ich wieder heimgeschickt, denn ich brachte ne Langhantel an. Deine Bitch will mit dem Überbaus im Bett knacken, doch muss ich davor erstmal die Hühneraugen wegraspen. 20 Kilo abnehmen, die Zähne korrigieren lassen. Ja, ich nehm nur zierliche Bitches ohne Stiernacken. Ey, yo, du willst mich testen, doch du hast keinen Plan. Diese Knarren sind vollautomatisch. Deine Crew wird getackelt, ich shoote sie an und zerballer Kopf vollautomatisch. Immer noch die ein Film geben und diese Pisser geraten in Panik. Ey, yo, das ist vollautomatisch. Die Glock auf dem Glastisch. Vollautomatisch. Ey, yo, du willst mich testen, doch du hast keinen Plan. Diese Knarren sind vollautomatisch. Deine Crew wird getackelt, ich shoote sie an und zerballer Kopf vollautomatisch. Immer noch die Eins im Game.